Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von URL, IRL, BAE und wir beginnen die Sendung auch gleich mit Moment 50.000 von Basile, dem französischen Produzenten, der auch Teil des französisch-englisch-britischen Kollektivs Gang Fatal ist. Und Moment 50.000 ist von seiner EP Anumi Relics, die er für die Seite We Are Insert zusammengestellt hat. Beziehungsweise Anumi Relics insgesamt sind mehrere Soundreste, die er bei der Produktion so übrig hatte und die dann eben zu einem tatsächlich doch sehr schönen Gesamtwerk nochmal neu verarbeitet wurden, das man dann sich auf We Are Insert zum Beispiel runterladen kann. Wunderbar entspannt erstmal, aber wir machen dann von Basile, dem jungen Produzenten aus Frankreich, gleich weiter mit einem Produzenten, der sich schon einen relativ großen Namen, vor allem in der Afro-House-Szene gemacht hat und auch zum Beispiel mit Kaisha, dem, ich glaube, kongolesisch-belgischen Künstler, den Afro-House Banger Mamakusa veröffentlicht hat. Bodhisattva ist das. Und der bringt seit längerer Zeit eine Reihe raus, die nennt sich Ancestral Soul Remixes, in der, sagen wir, Chart-Erfolge, jetzt die so bei uns auch oder die in der westlichen Welt, Amerika, also bekannte Chart-Erfolge von Künstlern mit afrikanischen Wurzeln, remixt und dann eben in Richtung Afro House und solche Musik geht, Afro Beat. Und weil Montag ist, machen wir dann auch eben Rihanna Work. Die Arbeitswoche hat wieder angefangen im Bodhisattva Ancestral Soul Remix. We'll be right back. hört und Skandinavien dazu, dann denkt man wahrscheinlich an Michels kleine Schwester Ida, aber nicht an eine Produzentin, die solche Musik macht, wie wir sie gerade hören. Das ist nämlich Ida Dillon, also Dillon, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, D-I-L-L-A-N. Und der Track heißt Radiation. Und genau, Ida Dillon gehört zu so einer kleineren Gruppe jetzt auch dann von skandinavischen Produzentinnen, also sei es aus Norwegen oder Schweden, die in letzter Zeit mit New Grime Tracks, New Grime Produktionen und aber auch dann schon in Richtung Trisio, Reggaeton, New Reggaeton von sich zu Reden machen. Wir werden später nämlich auch noch einen Track, einen Remix von DJ Swani hören. Swanhild Landwig, die auch mit dem Kollektiv Rhythmeklubben zusammen ein bisschen arbeitet und da in dieses Umfeld gehört. Und nach jetzt Ida Dillon werden wir noch eine weitere sehr talentierte Produzentin, diesmal allerdings aus dem Vereinigten Königreich, also aus London genauer, und zwar Mina, die eher dann in Richtung Dancehall geht mit ihren Tracks, und sie hat, was wir anhören werden, iOctane geremixed, also den Dancehall-Sänger Mina. Die Produzentin war jetzt auch vor kurzem in Jamaika und hat mit Künstlern vor Ort zusammengearbeitet, hat auch schon mit Künstlern aus Ghana zusammengearbeitet. Und wir werden dann eben den Remix von ihr von iOctane Bassa Blank anhören. Bossa Blanc, Bossa Blanc. Bossa Blanc, Bossa Blanc. Bossa Blanc, Bossa Blanc. Every man is straight and clean, Bossa Blanc. Do not unlike a meal, Bossa Blanc. You know, living at the stream, Bossa Blanc. Push on my gal, turn up the scheme, Bossa Blanc. You know, big boy things, Bossa Blanc. You know, like when me a sing something wrong. That for my gal, every night, Buffy one. The whole club, don't know, I saw it and we no real boy clothes. So, nothing up on me body now, bun men. So, nothing up on me body now, the bum. You know, sick, I know, try that and run away. We no real boy things. So, nothing up on me body now, bun men. So nothing up on me body now, me bum. You know see kind of try that and run away. Tell them, I saw me grow. Spanish town, and that way we no know. Before me switch, me prefer post with a girl like that me know. But me not have me prefer do it all. Some boys stoop just to look we up. Anytime me lock skin run, a boy can't pull you up. We know we a boy close. So nothing up on me body now, bun men. So nothing up on me body now, the bum. You know sick, I know try that and run away. We know we a boy things. So nothing up on me body now, bun men. So nothing up on me body now, the bum. You know sick, I know try that and run away. Clean and swagging, you know no what kind of dinner them having. But from me a bikini, me never fall of fashion. So me no shine. From Mr. Armstrong's, them a real people things watcha. No Freddy and younger pre people things watcha. Them sell out your for 3 V crims upon them. We no real boy clothes. So nothing up on me body now, bun men. So nothing up on me body now, the bum. You know sick, I know try that and run away. We no real boy things. So nothing up on me body now, bun men. So nothing up on me body now, the bum. You know sick, I know try that and run away. Every man was straight and clean, Bossa Blanc. You know turn like a meal, Bossa Blanc. You know living at the stream, Bossa Blanc. Push on my gal, turn up the scheme, Bossa Blanc. You know big boy things, Bossa Blanc. You know like when me a sing something wrong. That for my gal, every night Buffy one. The whole club, don't know I saw it and we know we a boy close. So nothing up on me body now, boom. So nothing up on me body now, boom. So nothing up on me body now, boom. Now we a boy things. So nothing up on me body now, boom. So nothing up on me body now, boom. You know see can you try that and run, run, run. Thank you. Jetzt kommen wir von Jamaika und Skandinavien und Großbritannien irgendwie nach Mexico City. Und zwar ist es Paul Marmota vom Kollektiv Nafi, der die EP Aire vor kurzem veröffentlicht hat, also Luft, Aire. Und wir hören auch den Titeltrack davon, Aire, der auch in diese Richtung Neo-Grime, Neo-Reggaeton, Trisillo geht. Und die EP ist auch ein bisschen als eine Art Hommage an die Stadt Mexico City gedacht, an Mexico City im Winter und soll dann eben auch so ein bisschen, bei Mexiko denkt man jetzt nicht unbedingt vielleicht an Kälte oder sowas, aber soll tatsächlich auch die Kälte und Brutalität ein bisschen in dieser Stadt darstellen. Gut im Winter, aber halt sonst denkt man ja wahrscheinlich eher an Strand und Mexiko insgesamt halt, Sombreros. Das bietet jetzt Paul Marmota dann eben eine ganz andere Perspektive darauf, genauso wie die anderen Künstler, die bei Nafi dabei sind, die jetzt nicht unbedingt alle aus Mexiko kommen, aber trotzdem eben sehr interessante Perspektiven auf zeitgenössische oder sogar schon dann sehr zukunftsgerichtete experimentelle, wir sind bei Bauhaus FM, lateinamerikanische und südamerikanische Musik bieten. Siamo ready, also wir sind bereit für zeitgenössische und experimentelle lateinamerikanische Musik sind auch Tomasa del Real und Chico Sonido. Tomasa del Real ist so die neue Hoffnung irgendwie auch für Chiles Reggaeton-Szene. Also sie ist ziemlich badass und Tätowiererin im echten Leben und dann auch noch mit Grafikdesign in diese Richtung. Aber momentan macht sie eben vor allem als Reggaeton-Sängerin von sich zu hören, die sich dann auch in eine Linie einreiht mit zum Beispiel Ivy Queen und so. Diese sehr, sehr untypischen vielleicht für die Reggaeton-Szene, wenn man da eher an Daddy Yankee oder Wisin und Yandel denkt. Jetzt bleiben wir immer noch in Südamerika mit der Musik und zwar mit Mala Drog, Drog Editada von Grita, die erschienen ist auf Graviton Nummer 4, einer Kompilation, die vom Weblabel Caballito herausgegeben wurde, wo die ganze experimentelle digitale Cumbia, also hauptsächlich diese Richtung dann, von lateinamerikanischer Musik dargestellt wird und so ein kleiner Showcase von dem, was mit Cumbia zurzeit in Lateinamerika los ist. Das war jetzt einmal wieder Südamerika, in diesem Fall aber Brasilien, Bad Sister, die Produzentin, die vor kurzem ihre erste richtige EP veröffentlicht hat nach mehreren Tracks, und zwar war das der Titel Ferbo. Und jetzt momentan hören wir den Leo Bounce Mix von Don't, im Original gesungen von Seven Streeter. Und das wurde veröffentlicht von Fade to Mind anlässlich ihrer Party. Also Fade to Mind, das amerikanische Schwesterlabel vom britischen Night Slugs Label, die sehr für ihre experimentelle Clubmusik bekannt sind. Wir bleiben beim Experimentellen ein bisschen. Gehen aber mit dem nächsten Song dann wieder vielleicht ein bisschen in etwas Experimentelles, das doch im Mainstream auch verortet ist. Wir haben schon Drake vorhin gehört im Remix von Work von Bodhisattva. Jetzt hören wir gleich Fuego, den spanischsprachigen Rapper, der schon sehr viel Buzz bekommen hat, als er Hotline Bling von Drake auf Spanisch geremixt hat. Und wir werden uns diesmal anhören von ihm Un Baile. Also wer Spanisch kann, weiß dann auch schon und sich mit Drake ein bisschen auskennt, weiß dann, dass es sich um One Dance handelt. Es ist der One Dance Fireboy Remix von Fuego, also klar, der Fireboy. Un Baile, und tanzt gerne dazu, wenn ihr möchtet. Sabe muy bien, dale bebé, estamos en la calle, vamos a romper la ley. Estoy en ti, puedes confiar, llévate de mí, mi baby que está loca por mí. Lo sé, solo quiero un baile, tengo Genesis en el aire. Bésame antes del show, me hace perder el control a mí. Solo quiero un baile, tengo Genesis en el aire. Bésame antes del show, me hace perder el control a mí. Ven, mami, ven, no me importa lo que dicen. Deja lo que yo critique, nunca van a hacer lo que hice. Solo quédate junto a mí, vámonos tú y yo para Miami. Yo no quiero nada de gratis, se nos va el tiempo y por eso. Solo quiero un baile, tengo Genesis en el aire. Bésame antes del show, me hace perder el control a mí. Solo quiero un baile, tengo Genesis en el aire. Bésame antes del show, me hace perder el control a mí. Fuego, yeah, J. Confederal, el rey de los tonos, yeah, yeah, yeah, yeah. We'll be right back. wunderbare Produzentin, die auch ihr eigenes Label vor gar nicht allzu langer Zeit gestartet hat und außerdem ehemalige Radio First Lady von Australien, ist Nina Las Vegas. Und wir haben gerade von Nina Las Vegas, von ihrer jetzt auf ihrem eigenen Label Nina Las Vegas Records erschienen EP Easy, also es schreibt sich EZY, Easy or Never, so heißt die EP. Und wir haben Ride Home gehört und Nina Las Vegas ist auch sehr engagiert in der, insgesamt natürlich in der Musikszene, aber eben auch in der Clubszene von Sydney, wo vor kurzem ja ein Gesetz tatsächlich die Sperrstunde verfrühen sollte. Und da hat sich eben so insgesamt alles, was Rang und Namen in der Clubszene in Sydney und natürlich in Australien auch hat, dagegen aufgelehnt. Victoria Kim zum Beispiel kommen auch aus Sydney, arbeiten teilweise als Produzenten und Remixer, aber auch als DJs. Und sie haben für die Kompilation von Eternal Dragons Karaoke Volume 1 Strict Face, der wiederum auf dem Label von Nina Las Vegas zu finden ist, geremixed, seinen Titel Alice, und haben daraus den Victoria Kim Bootleg gemacht. Und diese Kompilation Eternal Dragons Karaoke Volume 1 ist insgesamt sehr interessant, weil da viel K-Pop, J-Pop, also ich kenne mich in diese Richtung jetzt nicht aus und kann auch nicht viel empfehlen oder sowas, aber eben gerade Popmusik aus asiatischen Staaten verarbeitet wird. Und danach werden wir dann nämlich noch einen Track hören, der wiederum mit einem K-Pop-Star zusammen entstanden ist, G-Dragon, der mit MIA zusammen auf dem Track Temple von Bauer zu finden ist, den wir anhören werden. Bauer erinnert ihr euch noch wegen Harlem Shake, wer würde das vergessen? Aber Bauer hat jetzt eben sein erstes richtiges Album veröffentlicht auf Lucky Me, dem schottischen Label. Das Album heißt AA. Und was sehr interessant ist, weil eben jeder verbindet Bauer mit Harlem Shake und irgendwelchen lustigen Internetvideos. Aber eigentlich ist er ein unglaublich technischer Produzent und so, der viel mit Field Recordings arbeitet und also nicht nur irgendwelche seltsamen Latino-Samples con los Terroristas macht, sondern tatsächlich eben auch schon für Ableton war das, glaube ich, ein Sample-Pack mit ganz verschiedenen, also er hat, glaube ich, arabische Stämme aufgenommen, Gesänge und um die ganze Welt mehr oder weniger gereist ist, um tatsächlich authentische Field Recordings zu finden, die er dann in seinen tatsächlich Club-Tracks auch einbaut, und das gibt ihm dann eben einen ganz besonderen, teilweise dann auch irgendwie realeren Sound, als viele andere tatsächlich jetzt normale Club-Producer haben. 그늘져 시들은 너의 웃음껏 물을 줘 우는 것보다는 따뜻한 미소를 보여 커튼으로 가리지 말고 왜 바람 보여두면 네 옆에 비치기 때문에 smile 닫혀있던 문을 열고 smile again 이제 그 방 안에서 빠져나와 smile again 햇살처럼 눈부시게 멀어질게 뚜렷해진 성공과 실패 기죽지 마 소원을 빌 땐 밤하늘의 별도 떨어질 때 다시 찾고 싶어요 예 섞인 미소 다시 올라가자 like she's so 아직 못 다 핀 꽃 한 송이 거센 바람에 들지지 않은 your name 웃어달라고 수없이 말해도 난 그저 멍하니 하늘 마음 본다 뭐가 그렇게 네 웃음을 앗아간 거니 되돌리고 싶어 yes my is like a 닫혀있던 문을 열고 smile again 이제 그 방 안에서 빠져나와 smile again 햇살처럼 눈부시게 멈춰가는 것 같아. Smile again. 눈이 잠깐 감겨도 돼. Smile again. 입꼬리가 위로 향하게. Smile again. 웃음을 터뜨려. Smile again. 내가 곁에 있어줄게. 닫혀있던 문을 열고 smile again. 이제 그 밤 안에서 빠져나와 smile again. 햇살처럼 눈부시게. 미친 듯이 웃을래. 너가 따라 웃을 때까지 멈추지 않아. 빛이 나 your smile. 미친 듯이 뛰놀래. 너가 함께 일어나서 소리치며 행복할 때까지. Yeah. As you move towards the center, you see an open temple. A presence patiently waits for you, and as you walk toward the inward glade, you can see her pale, calm, luminous face. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money 'cause you won't be alone. Yo, get you in the zone. You don't need money 'cause you won't be alone. Got my lookout, girls got fit boys to look at. Tigers run, what the fuck you looking chick at? Fuck it, did you go to fuck it? Look it, when you come here you wanna get stuck it. Empty your pocket, phone out your jacket. The tile on my land is louder than a racket. In my jungle, don't stumble on my symbol. Body, body, body, body, body, body, bow. Everybody heard about me, everybody know. Faster than a hunter with the arrow to the bow. If you step close, then I'm gonna let it go. It's like a lettuce and I wake up on it blessed. Start the day, wake up on it, bend it, bend it, flex. Every girl together, we can still do it best. People with the money, what they do more or less. Got us on the ground and I'm best by default. Step into my temple and you see me on my throne. Gold on the dome, don't drop the drone. If you don't like it, then I'm gonna change your tone. Body, body, body, body, body, body, bow. Everybody heard about me, everybody know. Faster than a hunter with the arrow to the bow. If you step close, then I'm gonna let it go. Nach dem sehr weit fernöstlichen mit J-Pop, K-Pop, MIA, G-Dragon und so weiter, gehen wir jetzt weniger weit in den Osten von hier aus. Und zwar die Türkei ist es. Da hat Sami Baha seine Wurzeln und er hat jetzt da ein bisschen die Einflüsse auch in seine letzte EP eingebaut von der traditionellen Musik, dann eben der Musik, mit der er aufgewachsen ist. Die EP heißt Mavericks und ist auf Planet Mu erschienen. Planet Mu, vielmehr wie die Maßeinheit, glaube ich, Mu. Und das Stück, das wir davon anhören, heißt Tosco Paran, mit Z geschrieben. Tosco Paran, denke ich, von Sami Baha auf Planet Mu erschienen. Vorhin ja schon von Strict Face und Nina Las Vegas Records erzählt und auch ein bisschen die Fangirls. Und jetzt haben wir gerade eben wieder Strict Face tatsächlich gehört mit seinem Track Rouge Park. Rouge Park? Rouge Park auf Französisch dann in dem Fall. Der auf dem Nina Las Vegas Records Sampler erschienen ist vor kurzem. Oder NLV Records heißt es, glaube ich, tatsächlich. Und jetzt, weil irgendwie durch Zufall in der Playlist, die ich gemacht habe für die Sendung, sich wieder so viele Querverbindungen schlagen lassen, hören wir jetzt einen Edit von Lorenzo BitW, der wiederum schon mit Mina, also der Produzentin, die wir vorhin gehört haben, zusammengearbeitet oder relativ viel auch mit ihr zusammenarbeitet. Sie haben für Friends of Friends Records zum Beispiel schon ein paar Singles veröffentlicht. Und Lorenzo Funky Flex hat für We Are Insert, wo vorhin Basil seine EP veröffentlicht hat, einen Funky Flex von One Sec von Mum Dance und Novelist gemacht. Also der Originaltrack One Sec von Mum Dance und Novelist ist ja sehr, sehr experimentell Grime und so und ein sehr schneller, anspruchsvoller Track. Aber der Funky Flex von Lorenzo BitW ist dann doch eher was, wo man auch mal so anhören kann, ohne jetzt gleich vom Grime-Track erschlagen zu werden. wieder ein Track von einem Künstler ist, der mit Nina Las Vegas Records irgendwie zu tun hat. Und zwar ist es Snappy Jit, den wir jetzt gerade hören. Das ist ein Duo von Produzenten aus Miami, die Musik machen wie wenn, oder das Projekt, also Snappy Jit, diese Künstlerperson oder dieser Charakter, soll ein Außerirdischer sein, der Bounce macht. Also es ist sehr abgefahren, schnell, aber eben auch ziemlich cool, finde ich. Und Snappy Jit hat auf Nina Las Vegas letzter EP auch einen Auftritt gehabt. Und natürlich muss ein Künstler, eine Figur, die Snappy Jit heißt, auch einen Track machen, der Snap on the Chat heißt. Und ich weiß nicht, ob Snappy Jit selber einen Snapchat-Account hat. Man könnte es mal überprüfen, das wäre vielleicht ganz interessant, was es da darauf zu sehen gibt. Danach, wir sind jetzt auch schon in den letzten 5 Minuten von URL, IRL und BAE auf Bauhaus FM, werden wir Rename the Streets von Daniel Haxmann anhören, was Teil seines jetzt erst erschienenen Albums African Fabrics ist, wo er eben so afrikanische Einflüsse und Clubmusik, und Daniel Haxmann ist ja wirklich ein Experte, was solche Musik angeht, vor allem aus Angola, aber auch aus Brasilien, die er da einarbeitet. Und wir hören den Remix von Doutorado Pro an, also dem portugiesischen Produzenten wieder, der jetzt momentan auf dem Label Enchufada in Lissabon, das man wegen Buracas um Sistema kennt, eine so der neuen Figuren so ein bisschen ist, die das nach vorne ziehen und vor allem eben auch ein jüngeres Publikum ansprechen in Portugal, Lissabon, aber auch natürlich dann zum Beispiel in Angola oder den Ländern, wo dann viele der Künstler von Enchufada ihre Wurzeln haben. Und am Ende werden wir dann schließlich abschließen mit einer dieser wunderbaren skandinavischen Produzentinnen, die so viel Talent haben, nämlich DJ Swani, die Justin Bieber geremixt hat in einer Version, die so ein bisschen New Grime, auch wieder Trisio Dembow ist. Sincerely sorry. Ich denke, man muss sich in jedem Fall auch entschuldigen, wenn man einen Justin Bieber Track spielt in einer hoffentlich ernstzunehmenden Radioshow. Aber der Remix von DJ Swani ist sehr, sehr cool. Und außerdem geht es natürlich auch darum, diese Produzentin, die noch sehr jung ist, auch zu unterstützen, weil sie unglaubliches Talent hat. Also DJ Swani, du musst dich nicht entschuldigen, dass du Justin Bieber geremixt hast. Und ich hoffe, ihr bleibt bei Bauhaus FM, weil jetzt noch die nächste Stunde dann mit Marco Schröder ein DJ-Gespräch geführt wird. Also es durchaus auch noch Interessantes um Musik, mit Musik zu erfahren gibt. Und ich verabschiede mich dann von euch und hoffe, dass ihr erstens dran bleibt und zweitens beim nächsten Mal wieder einschaltet. Sorry. that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. I go, and then I go, and then yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Bauch. Erlauben Sie sich, Ihren Kopf zu verlassen und in Ihre Gefühle zu gehen. Und antworten Sie mit dem, was immer Ihnen in den Sinn kommt. Bauhaus FM. To the AT aliens, God hop in the building. Shout out to Outkast. My introduction is too much pressure for your brain. The open lines be like dark clouds and flooding rain. But sharp minds get to the heart of the matter. The beat is gonna keep you moving. The lyrics will help sustain my body. Your work is like black girl thickening. Ripe like a peach, just ripe for the picking. And ready to serve it to the world on a silver platter. But real talk, my ill talk will get your ego shattered. I'm padded behinds like the kinds that Pappy gave. Hip hop classic, kinda like a nappy fade. But these days, classes suffering through a ratchet phase. Giving out degrees to bottom feeders and scholastic failures. Money never made us, but now we tell us go. Green line suckers like the legend in Three Stack Show. Relax, open up your mind, my rap flow. Spark electric charges to inspire when your nerves synapse slow. I'm making ghosts, not the kind that make a mommy grieve. Just praying on my competition, thinning out a dying breed. No eye and weed, but the U.S. got their eye on me. Cause I be hauling peace, but I mean the kind for firing. I am the daughter of royalty on some queen shit. Roots are laying in foreign soil on some pimperine shit. Ninja Chicken George, sipping lean while children bleed. On lonely streets where no one cares about their color scheme. When others dream, feed them screams, keep me up at night. Conceal my private pain while y'all reveal your public hype. Making moves controlled by string holders like a puppet might. I cover life through my microphone, a quill and scroll. And hieroglyph the world with pictures for my feeling soul. Sucker, sucker, sucker, sucker, sucker.